Kaum einer, der es mit dem Chef des Italian Squad zu tun bekam, vergaß dies je wieder. Raffaele Palizzolo zum Beispiel, ein bedeutender Politiker aus Palermo, kam nach New York, um seine Landsleute im Kampf gegen die Black Hand zu unterstützen. 20.000 Sizilianer, von denen viele Buttons mit Palizzolos Porträt trugen, erwarteten sein Schiff am Pier und jubelten ihm begeistert zu, als er von Bord ging. Petrosino aber fand heraus, dass Palizzolo in Sizilien einen unguten Ruf hatte. Er war bekannt als König der Mafia und bereits einmal wegen Mordes im Gefängnis gewesen. Seine Feindschaft zur Black Hand war nur Scharade. Der Detective folgte Palizzolo von einer Veranstaltung zur nächsten, löste seine Vorträge gewaltsam auf und teilte den sprachlosen Einwanderern die Wahrheit mit. Eines Abends klopfte er sogar am Hotelzimmer des Politikers an und machte ihm ein bisschen Feuer unterm Hintern. Nach ein paar Wochen dieser Konfrontationen brach der Politiker seinen Besuch vorzeitig ab und nahm ein Schiff nach Europa. Am Pier blickte er von der Reling traurig hinab auf die Verwandten und Freunde, die den Abreisenden zuwinkten. Wie sein Blick so über die Skyline New Yorks und die Menge wanderte, entdeckte er verblüfft ein bekanntes Gesicht im Gedränge. Dort stand Joseph Petrosino, fast so, als sei der Politiker sein Lieblingsneffe, der in die alte Heimat aufbricht. Vor Wut schäumend blickte Palizzolo den Detective an. Bevor das Schiff in die Strömung hinausglitt, hob er die Faust und schrie der Gestalt am Ufer zu: »Wenn du jemals nach Palermo kommst, dann gnade dir Gott!«